Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von noch ein Marvel Podcast. Und heute reden wir über Wolverines Abenteuer in Japan, wie der Jürgen so schön sagt. Oder wie ich es gerne nenne, Wolverine Langeweile in Japan. Langeweile eines Kriegers. Furchtbarer Weg eines Kriegers. Ach, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Für Wolverine auf jeden Fall. Ja, das sind wir immer dabei. Der gute Markus. Hallo Markus. Hi. Und der gute Jürgen. Hi Jürgen. Servus, hallo. Ihr habt den gestern oder heute gesehen, glaube ich. Ne? Heute, ja. Heute. Ja, zum ersten Mal oder auch früher nochmal? Nee, ich habe ihn damals im Kino geguckt. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich gesagt habe, I don't give a fuck about X-Men. Ist mir scheißegal. Also habe ich den vor ein paar Wochen zum allerersten Mal gesehen. Vorher noch nie. Ganz ehrlich, hätte ich es dabei belassen. Aber gut, dazu kommen wir noch. Regie führte James Mangold, der ist bekannt für Copland, Walk the Line. Walk the Line ist ein sehr guter Film. Todeszug nach Yuma, auch ein fantastischer Film. Und witzigerweise auch später für Logan. Der auch ein guter Schauspieler Film ist. Logan ist der beste Wolverine-Film in meinen Augen. Wir haben wieder Hugh Jackman dabei, in einer ganz kleinen Rolle, Ian McKellen und Patrick Stewart. Und Famke Janssen ist wieder dabei. Wo sagst du, Gene? The fuck? Ja, er muss neu dabei. Neu dabei ist Taro Okamoto. Die ist als Mariko Yoshida unterwegs. Erstmals, Mariko ist erstmals in die Uncanny X-Men 118 von 1979. Diese Figur ist inspiriert von Lady Toda Mariko aus der Serie und den Büchern Shogun. Wo ich sagen muss, die ist nicht inspiriert, das ist haargenau dieselbe Figur. Und zwar haargenau dieselbe Figur. Das ist ihre erste Filmrolle. Cool. Dafür hat sie einen ganz guten Job gemacht. Ja. Ja. Als nächstes hätten wir da Rila Fukushima, die als nicht Yukio unterwegs ist. Hi, ich meine natürlich als Yukio. Leider nicht die Yukio, das wäre ziemlich cool gewesen. Yukio kam erstes Mal vor in Wolverine 1982. Das war auch von Rila ihr erster großer Film. Die hat zwar nur zwei Kurzfilme gemacht, das war ihr erster großer Film. Die ist hauptsächlich bekannt eigentlich für andere Leute, habt ihr die Serie Arrow gesehen? Nö. Da ist die Itazu, die Katana ist in Arrow. Jetzt bin ich Universum. Ja, sowas aber auch. Ja, sie ist okay schauspielerisch, was das angeht, finde ich. Es geht. Sie macht den Film auch nicht schlechter, als er ist. Ja. Dann haben wir einen der größten, fantastischen, aber nicht großartigen japanischen Schauspieler, und zwar Hiroyuki Sanada. Sanada was ist für so ein Typ. Ich liebe die Sanada. Sanada ist dieser typische, wir brauchen einen Bösewicht, der aus Japan kommt. Japan kommt. Wen holen wir uns? Sanada. Immer. Okay. Er hat das im Blut. Es ist jedes Mal. Es ist immer Sanada. Last Samurai war es dabei. Da war es nicht der Bösewicht, da war der, glaube ich, der Mentor. Ja, es war so sein Schwertmeister war das, ja. Ja, in Rush Hour 3 war er der Bösewicht. In 47 Ronin war er der Bösewicht. In fucking Shogun, in der neuen Auflage von Shogun. Ist er der Shogun? Ist er der Shogun? Und die neue Auflage habe ich gesehen. Absolut. Und bei Endgame war er der, der von Ronin abgeschlachtet wird. Richtig, ja genau. Der von Ronin halt umgebracht wird. Richtig, ja genau. Und es ist halt, ach, Sanada ist so eine coole Sau. Und er spielt dort Shingen Yashida, erstmals in Wolverine 1 1982. Wie gesagt, das ist bekannt aus Last Samurai, Rush Hour und Shogun. Dann haben wir Svetlana Chotinovska. Die spricht, also sie ist, spielt Dr. Green. Die Frau ist bekannt aus Metro-Könige und König, Dame-König. Sicher, Ach, dass sie nicht Lady Overacting heißt? Sie heißt Lady Overacting, ja. Man könnte sie auch Lady Overacting nennen, ja schon. Meine Fresse. Übel. Die spricht Viper. Viper kam zum ersten Mal vor in Captain America. Dr. America, nice. Captain America 110. Ja. Die Figur ist eh scheiße. Dann haben wir noch Haruhiko Yamaoshiui als Silver Samurai. Der Silver Samurai kam erst mal vor in Daredevil 111 1974. Und der Shingen Yoshida, den er spielt, kam erst mal vor in Wolverine 1 1982. Derjenige ist bekannt für Wolverine, Push und die Tiefseetaucher. Der Schauspieler. Er ist auch relativ unbekannt, bei uns zumindest, oder halt im filmischen, im amerikanischen Bereich. Dafür hat er im Westen, dafür hat er im Osten unglaublich viele Filme gedreht. Nur da war er halt relativ unbekannt. Wir starten direkt mit Wolverbone oder Bonverine, weil da hat er noch seine Knochenklauen. Seine Knochenklauen in Nagasaki. Kurz bevor die Bomben fallen. Cooler Anfang, finde ich. Da war ich so, das ist interessant, das wird cool. Wie auch immer sie den gefasst haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich war er besoffen in irgendeiner Kneipe. Die haben ihn einfach in das Loch geworfen. Können wir hier gleich mal ganz kurz anmerken, wie hart sich Hugh Jackman dafür aufgepumpt hat. Übel brutal, aber wirklich brutal. Weißt du, er war ja schon die ganze Zeit wirklich Hugh Jackman, ja. Ja. Aber Luke, meine Fresse, für Wege des Kriegers, wie lange haben sie den im Fitnessstudio vergessen? Das ist doch nicht mehr normal, wie der da aussieht. Ich hab ihn da eingeschmissen, du kommst erst wieder raus, wenn du swole. Der hat ja Adern über den Adern, wenn er anspannt. Das war vertraglich vereinbart, wie viel der im Fitnessstudio machen muss. Das ist Wahnsinn. Ich meine, das kommt viel später, aber es gibt ja die Holzhack-Szene, wo seine Arme förmlich explodieren vor Muskeln. Sehr cool, was man hier sieht, im Gegensatz zu dem Film selber, er kann der Atomexplosion überleben und wird dadurch sehr knusprig. Aber dennoch, krass, sein Heilfaktor ist also extrem stark. Das erste Mal, dass man das richtig sieht, fand ich cool. Ja, dass er halt gefühlt unsterblich ist, solange du ihn nicht den Kopf abhackst, ja. Ja. Selbst dann würde vermutlich alles nachwachsen. Nee, der Kopf wächst nicht nach. Das kann nur Deadpool. Oh, hi, Gene. Oh, war nur ein Traum. Okay, gut, ich habe mich schon... Er träumt von X-Men 3, nein. Okay. Nein, er träumt von Dark dann Phoenix. Scheiße. Ja, er hat sich an Dark Phoenix erinnert, der Arm. Er hat Visionen und kann in die Zukunft sehen. Ja. Und dann hast du Landstreicher Reen. Ja. Ja, voran Stallone, richtig. Landstreicher Reen ist geil. Aber jetzt mal ehrlich. Landstreicher trifft sich. Der sieht viel zu gut und gepflegt aus, als dass er permanent in der Wildnis selbst unterwegs ist. Leute. Selbst ungefähr. Ja, vielleicht leckt er sich ja sauber wie eine Katze, wer weiß. Er kann zumindest mit Bären kommunizieren, durch Blickkontakt. Ja, ein absolut echt aussehender Bär. Ja. Ein absolut 100% echt aussehender Bär, der auf jeden Fall wirklich da war. Ja, der arme Typ im Kostüm, der da lag, der tat mir so leid. Und denkst du, ja, wir sind Wilder, wir töten jetzt einen Bär. Wir sind komplett scheiße und bringen uns im Prinzip selber dadurch um. Und lassen den Bär auch liegen und töten den nicht. Diese Szene war einfach nur so... Wolverine mag keine Wilderer. Klammer auf, zumindest Wolverine keine, mag keine Wilderer. Zumindest keine unfairen Wilderer. Ja, es wird halt wieder gezeigt, Wilderer sind böse, weil sie wildern. Wilderer sind böse, weil sie wildern, richtig, ja. Aber dass die nicht... Vor allem der sagt so, ja, der Bär hat meine besten Freunde getötet. Oh, warum habt ihr den Bär nicht komplett gekillt und einfach gehen lassen? Aber gut, wäre vielleicht aber bringt Film aber auch schon. Gleich die beste Szene des ganzen Films hervor, wenn du mich fragst. Wenn er in den Pfeil in die Hand rammt, und dann hier, das ist ein vergifteter Pfeil. Frag mich, wo ich den her habe. Und dann kippt er ja noch Alkohol drüber. Frag mich. Und dann, wo hast du den her? Ach, gut, dass du mich das fragst. Ich hab laut gelacht. Frag mich. Ja, wo hast du den denn her? Ach, schön, dass du mich das fragst. Ich wurde im Lachen unterbrochen, weil ich tatsächlich, wie Stefan eingangs schon kurz erwähnt hatte, kurz den Hi Yukio-Moment hatte. Ich saß vorm Fernseher heute. Hi Yukio! Ja. Oh, hi Yukio! Weil sie halt einfach so hi, wait. Im Hintergrund steht. Erstmal total unauffällig und dann ist sie halt da. Ja, schon. Ja, dann ist er einfach da. Sie ist halt. Dann verprügelt sie die Leute, weil sie ist cool, sie ist Yukio. Und sie hat den Anime-Moment, dass das Glas erst kaputt geht und alles, wenn das Schwert in der Scheide ist. Oh das ja. War so bescheuert. Also Klischees wurden definitiv alle abgedeckt. Ja, das ja, war ganz. Das, ich glaube, das haben sie, die Szene gibt es nur, damit sie den Shot hatten, dass das Schwert in die Scheide gleiten lässt und dann erst alles kaputt geht. Ja, ja, weil das ist echt, ich glaube auch. Wie kann man eine asiatische Schauspielerin besser einführen als mit einem Katana-Moment? Als mit einem klischeehaften Katana-Moment. Kling und alles zerbricht. Perfekt. Perfekt. Sowas kannst du nur in Cartoons oder Animes machen, doch nicht in den Realfilmen. Also, ihre Superkräfte sind übrigens verbesserte Agilität. Das heißt, sie kann turnen. Nice. Und sie kann bestimmte Ereignisse vorhersehen, aber nur bestimmte. Ja. Bestimmte negative Ereignisse vorhersehen. Und ja, und in einer alternativen Zeitlinie, und zwar der von Deadpool, kann sie noch Strom erzeugen. Aber es ist aber das Alternative. Ansonsten ja, aber das ist halt, ja eine gesagt, alternative Yukio. Hey. Hi Yukio, hi Wade. Hi Yukio. Hi, Wade. Im Auto kommt ja sogar die Szene, ja, wo sie sagt, ich bin Yukio. Ja. Es ist immer noch so plot-convenient, dass Logan wirklich einfach einsteigt. Ist das so? Absolut. Also ganz ehrlich, er hat so absolut Logan, keinen Grund, bei ihr einzusteigen. Aber es ist so der Logan-Moment. Er hat nur Grund, bei ihr einzusteigen. Es ist der Logan-Moment. Ach, da ist jemand, der will irgendwas von mir, mein Gott, dann höre ich es mir halt kurz an und dann schnauze ich ihn an. Ja. Dann der Logan-Metalldetektor-Joke, Hip Replacement. Weil im Endeffekt, das passiert doch im Auto, er schnauzt sie permanent dann nur an. Weil ja, ihr Auftraggeber will, dass er nach Tokio fährt und er hat einfach keinen Bock. Typisch Logan. Ich will nicht nach Tokio, ich bin hier in Kanada. Denn ich bin Kanadier. Ich bin der kanadischste I'm from Kanadier. Canadian. Vor allem, wir fliegen Canadian, jetzt nach Tokio, damit du ihn damit er sich von dir verabschieden kann, damit du wieder am nächsten Tag zurückfliegen kannst. Und da ja, macht er mit, obwohl er Fliegen hasst. Richtig. Oh, hi, Mariko. Die Fuck-Me-Eyes von ihr. Instant. Jesus Christ. Also wirklich, wo sie den gesehen hat. Oh mein Gott, I want to. Wolverine, man. Jesus. Ich kann's verstehen. Der sieht halt auch fantastisch aus. I wanna bang you. Wanna bang you. Logan Makeover mit den Dienerinnen fand ich ultra witzig. Wo sie sagte, ja, wir müssen dich erstmal waschen. Ja, ist ja gut. Lass mich in Ruhe, ey. Von dass sie mit riesigen Wurzelbürsten einfach über ihn drüber gehen. Ich meine, die Szene ist nur dafür da, damit du einfach den nackten Hugh Jackman da hast. Ja? Damit man seinen Hugh Jackman sieht, richtig? Ja, ja. Wie gesagt, ist völlig in Ordnung, der Fanservice, aber du weißt genau, dass die Szene nur dafür da ist. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde es verdient es. Er ist nicht fehlplatziert. Nein, ich finde das ja auch in Ordnung. Ich sage nur, du weißt, warum es da ist. Das ist genauso, warum es immer Strandfolgen bei Animes gibt. Richtig. Die müssen nicht immer Sinn ergeben, aber sie gibt es. Aber sie gibt es, richtig. Das ist die nackte Oberkörperszene von Hugh Jackman. Ja, richtig. Vertraglich vereinbart. Nur die nackte Knackarschszene von Hugh Jackman. Jesus Christ, Alter. What the hell? Und dann kommt er zurück, frisch gestriegelt. Richtig. Frisch geputzt, wo ich mir denke, so, ihr habt den perfekt die Haare geschnitten. Wie lange hat er sich dagegen gewehrt? Ja, ich finde es viel schöner, dass es wieder die Wolverine-Figur mit den leichten Hörnern ist. Mhm. Ja, so ganz leicht. So Yoshida hat den halt so in Erinnerung gehabt und wollte das so haben, wie er es kennt. Ja, genau. Yoshida wollte ihn so genau sagen, ja, wo ich das hier, ich wo hab, ich sagen muss. Ich habe ein altes Profilbild von ihm. Bitte so schneidet ihm die Haare. Es ist von seinem alten Facebook-Profil. Ich habe ihn auf Grindr gefunden. Aber Leute, wie geil ist denn danach dieses Bett? Ehrlich, wer von euch hätte auch gern so ein Bett? Was ein geiles Krankenbett, Alter. Also stell dir mal so einen Gaming-Stuhl vor. Ich brauche nie wieder aufstehen. Oh. Heftig. Bewegt meine fetten Massen nach oben. Ich bin müde. Sowas Geiles. Yoshida bietet Logan Sterblichkeit an, wo du siehst, er zögert ein bisschen so. Ich hätte schon Bock zu sterben, irgendwie. Aber er will halt seine Heilkräfte für sich, wie es aussieht, und das. Ja, er denkt eine Sekunde drüber nach, aber dann fällt ihm ein, er will aber nicht, dass halt Yoshida so leiden muss wie er. Weil unsterblich zu sein macht keinen Spaß. Richtig, aber Yoshida sieht's halt, also das finde ich auch sehr gut in der Szene, Yoshida sieht es nicht so als Fluch wie Logan. Nee, Yoshida will für immer leben. Ja, Yoshida, für den ist das ein Segen. Richtig. Er will nicht sterben, er will für immer leben. Ja. Kann ich verstehen. auf gewisse Hinsicht, kann ich verstehen. Also wenn du es alleine machen musst, forget it. Ja, wenn du es halt in der Hinsicht siehst schon, aber wenn du halt aus der Sicht von Yoshida siehst, dass er halt nicht sterben will, wie auch immer es ja geschafft hat, so viel Kohle anzuhäufen, ich habe keine Ahnung. Und halt, keine Ahnung, er will halt einfach will immer am Leben bleiben, weil er halt nicht sterben will. Dann gib aus seiner Hinsicht, ich verstehe ihn schon. Aber gib Yoshida 200 Jahre der Einsamkeit, wenn all seine Lieben, deren Lieben und deren Lieben alle draufgehen. Das ist in dem Sinne in dem Moment egal. In dem Moment ja, nur aber wie gesagt, ja, in dem Moment ist gib ihm egal. 200 Jahre und dann knickt er auch ein. Und dann die Trömmchen wieder von X-Men 3. Oh Gott, es ist nur Gott sei Dank, es ist nur Dr. Green. Phew. Wie sie ihn im Prinzip das den Plot-Twist einführt. Ja, es ist halt im ersten Moment denkst du, ja, warum hat er jetzt mit niemand darüber gesprochen? Weil er nicht halt einfach nicht weiß, ob es eine Wandvorstellung war oder nicht. Richtig, ja. Dann habe ich wieder hier diese ständigen Fuck-Me-Eyes von Mariko. Damn. Ja, aber komm, bei diesen Muskeln, die schon selbst wieder Muskeln haben. Ja, ja, diese Muskeln haben. Selbst in diesem schwarzen Hemd hat er den nicht verstecken können. Nein. Nee, ging er nicht. Er hat sich auch dehydriert vermutlich wie Sau. Ja, öfter als für jeden anderen Film hatte ich das Gefühl. Irgendwie schon, ja. Dann ist, oh nein, Yoshida ist auf jeden Fall gestorben. Hust, der Arme. Der ist und, so tot, also der wird nie wiederkommen. Wir werden ihn nie wiedersehen. Richtig, und danach geht es erstmal zur Beerdigung. Und dann kommt eigentlich der interessante Teil, finde ich. Logan hat Probleme, sich zu heilen, was ist zu neu für ihn. Er hat ja diese radikale Art, die man kämpft. Und dann wird er halt Uzi angeschossen. Ist, und, ja. so, und dann merkt er so, scheiße. Ist aber nicht so geil, ich kann mich nicht mehr heilen. Ist ein cooles Konzept, ist eine coole Idee. Gab es auch schon in verschiedenen Comics. Ich meine, als Thematik finde ich es auch eigentlich total geil und interessant. Als Thematik ist es interessant, aber dass Logan einfach mal seine Selbstheilung verliert. Und sie eigentlich mehr, oder er hat sie ja nicht verloren, sie ist ja nur deutlich, deutlich, deutlich langsamer. Sie hat sich geschafft, es ihm ganz abzunehmen. Weil er, glaube ich, wahrscheinlich einfach, weil er zu früh wach geworden ist. Und ja, das ist halt zu wenig. Also ja, ist halt dass er dann nur noch von seinem Adrenalin einfach weitergepusht wird. Aber ganz ehrlich, als Auftraggeber wäre ich jetzt schon enttäuscht von ihr gewesen. Wegen den 6 Klauen hätte es schon weitermachen können. Also für das Gehalt kann sie schon mal ein bisschen Opfer bringen. dann greift die Yakuza die Beerdigung an, aber kein Problem. Logan holt sich noch ein bisschen durch. Und mit der Hilfe von Japanese Hawkeye wird Mariko gerettet. Auch so, Parkour! Jetzt auch ganz, ganz wild. Nee, ich find's halt nur so großartig. Du hast da wirklich schwer bewaffnete Yakuza und der kämpft mit einem Bogen. Ja? Aber ja. Nicht mal mit einem Hightech-Bogen, wie es eben Hawkeye gemacht hat. Das sondern ist mit einem gewissen, normalen Bogen. Nein, der ist einfach nur ein traditioneller Ninja. Er ist halt einfach ein Samurai-Ninja. Fertig. Ja, genauso wie Yukio da auf einmal mit einem Bo-Stab kämpft, anstatt mit einem Katana. Wobei ich lachen musste, als jetzt, wo die zu der Beerdigung laufen, muss ich wirklich lachen und Logan guckt nach oben und sieht diesen Typen so, versteckt sich richtig schlecht. Oh Mann, was macht aber der denn? Profi-Ninja. Wir müssen aber auch festhalten, die einzig logische Person, die mit einem eigentlich Fremden mitgeht, ist hier Mariko. Sie hat ihn mit den Blicken schon immer ausgezogen. Ja. Also, da ist verständlich, warum sie mitgeht. Das ist meine Chance, mit ihm allein zu sein. Let's go. Entführ mich, Fremder. Also komm, als sie am Boden lag und Wolverine auf sie zukam, das war so dieser typische Moment, ja, es passiert. Hilf mir, Logan Senpai, ich bin so hilflos. Logan Senpai, notice me. Hier, Dip! Nice! ich finde schön, wie er von dem Landstreicher zu einem Bodyguard befördert wurde. Fand ich nice. Ja, er hat sich ja selbst befördert, ja. Sehr geil fand ich. Also für mich die beste Szene im Film ist jetzt Fight im Zug. So gut. Der komplette Zugfight, so gut. Richtig geil. Ich mag halt einfach, wie der den Typen mit dem einen Sprung verarscht hat. Das war großartig, ja. Wo er so nach oben springt. Wo der den Sprung nur antäuscht und der andere so richtig dagegen. Patz! Ja, das fand ich cool. Ich mochte, also der Fight bis dahin war ganz nett und der Fight in dem Zug war ganz nett. Fand ich cool. Ja, dass du halt einfach merkst, dass Logan einfach nicht in Vollbesitz seiner Kräfte ist und deshalb struggelt, ja, weil er schwer verletzt ist. Und trotzdem alles abräumt. Ja. Ja, er macht halt extra Richtig. Ein Loch in die Wand, damit er die einfach alle da raustreten kann. Das war so geil, ja. Dann kommen sie in einem Liebeshotel unter, Mission to Mars Liebeshotel. Sehr geil. Das ist schon geil, wie er versucht, zwei Zimmer zu bestellen. Nebeneinander. Ja. Wir hätten gern zwei Zimmer. Es gibt nur, was gab's? Mission to Mars und noch irgendwelche anderen zwei. Ich hab's noch vergessen. Lederzimmer, glaube ich. Leder und noch irgendein anderes. Und ein Krankenschwesterzimmer. Ja, stimmt, genau. Ich find's. Und er träumt wieder von X-Men 3. Aber interessant finde ich, dass in den Szenen, na, es muss ein Traum sein, weil Jean hat eindeutig mehr Ausstrahlung als in den kompletten drei Filmen davor. Es muss ein Traum sein. Also ich muss sagen, ich bin mir immer unsicher, ob es wirklich ein Traum ist oder ob Jean, die ja die Ultimative-Mutantin ist, ihm nicht irgendwas ins Unterbewusstsein eingebrannt hat. Das einfach dann, wenn er in so eine REM-Schlafphase kommt, immer wieder hervorkommt beim Träumen. Ja. Weil sie stopft ihn ja eigentlich mit negativen Nachrichten. So tief haben die Schreiber davon nicht gedacht, Markus. Ach, lass mich doch bitte ein bisschen Hoffnung in diesen Film setzen. Nein. Ich versuche den Writer nicht mehr Kredit zu geben, als sie verdienen. Ach komm, wenn es morgen eine Pressekonferenz gibt und so, ja, endlich hier, dieser Deutsche, der hat's verstanden. You know this podcast? Nicht doch ein Marvel-Podcast? This German guy, Marcus, has decoded the whole thing. He understands us. He's amazing. He did it. What was supposed to be? Okay. Nick Knock and Marvel-Podcast. Nick Knock and Marvel-Brigade. Sehr gut. Wir erfahren, dass Dr. Green auch ein Mutant ist und die Heilungskraft auf Long unterdrückt. Mariko wird von der Yakuza gejagt, wegen Geld, selbstverständlich. Ja, vor allem, er fällt dann ja in Ohnmacht und wacht dann auf, wird von dem Tierarzt zusammengeflickt. Wie auch immer die den tragen konnten. Ach, das geht, das ist wie wenn ein Kind in Gefahr ist und du kannst dann ein Auto anheben oder so. Ja, stimmt, ja. Oh nein, der sexy Dude ist in Gefahr. Wir haben noch gar nicht rumgemacht. Weil dann will er sich bedanken und dann erschreckt sich der Arzt, weil er eben, während er ihn zusammengeflickt hat, ständig seine Krallen irgendwo hingejagt hat. Ja. Und keiner erzählt da irgendwie emotional, sondern es wird sehr sachlich beschrieben, du hast ihn halt ein, zweimal verletzt. Das ist ein, zweimal genickt damit, ja. Es ist schon bescheuert. Die sexuelle Spannung zwischen Mariko und Logan ist insane. Aber sie ist einseitig. Wenn man Und das finde ich so gut. Die ist ja einseitig. Ich finde, das muss ich mal festhalten, diese kurze Busfahrt, ich finde das so gut gespielt, wie sie ihm am liebsten die Klamotten vom Leib reißt und dass er aufwacht, dieser Blick, Friendzone. Er hat sie mit einem Blick gefriendzoned. Er kann Jean nicht gehen lassen. Er kann Nein. Jean einfach nicht gehen Nein, lassen. Nein, er ist der Verlassene, der seiner verflossenen Liebe hinterherhängt. Wobei ich mir immer noch denke, warum denkst du eigentlich, also, von all den Dingen, die passiert sind, denkt er nur an die Alte, die er unbedingt knallen wollte. Von all den Dingen, die passiert sind. Ja, um Deadpool zu zitieren, es war wohl nicht genug Budget für die anderen X-Men da. Richtig. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Weil manchmal hätte ich mir wirklich gewünscht, dass dann Scott so auch noch daneben steht. Einfach nur schon, wollen, dass alle Professor X gewünscht, der in seinen Gedanken auftaucht und ihn maßregelt. Nee. Logan. Nein. Bei Professor X wäre das so ein Boah, Logan, oh Gott, da muss ich mal die Augen zuhalten. Oh mein Gott, Logan, Jesus. Du schmutziger, böser Wolverine. Haben wir dir deine Pubertät nach 200 Jahren immer noch nicht ausgetrieben? Mariko wird entführt, weil Damsel in Distress. Ja. Ich mag Moneten. Ja, weil Damsel in Distress, richtig. Ja, du hast ja vorher diesen kleinen Moment in diesem, ist es ein Fischerdorf? Du meinst, du hast davor den Moment aus Shogun und den. Weißt du, so Friede, Freude, Eierkuchendörfchen. Ja? Da, wo jetzt auch nichts Aufregendes passieren wird. Überhaupt nicht. Da ist ja diese Holzhack-Szene, von der ich sprach, wo die ganzen Frauen um ihn rumstehen und ihn beobachten. Ach, stimmt, ja, wo er diesen Baum kaputt hackt. Ja, ja. Wo wirklich, der hat das engste Holzfällerhemd an, das sie, glaube ich, gefunden haben. Also noch enger konntest du es nicht machen, weil Hugh Jackman da keine Luft mehr gekriegt hätte. Vermutlich. Und dann hackt der Holz und der Arm wird immer dicker gefühlt und noch mehr Adern. Mit jedem Schlag pumpt er sich auf. Wie gesagt, ich finde das ja überhaupt nicht schlimm. Ich bin vielmehr einfach nur krass beeindruckt, wie hart Hugh Jackman sich dafür aufgepumpt hat. Ja. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich finde das einfach nur krass. Ja, gut, dann kommt plötzlich kommt dann wieder Yuki in die Ecke. Logan, I saw you die. Ja, aber nicht in dem Film. Ja. nicht in dem Film. Ja, das ist immer Interpretationssachen mit diesen Zukunftsvisionen. Ja, ich fand's gut, wie er dann zu Marikus ja, dann hat er sie ja erstmal gebankt. Ja, die Bank-Szene, ja, die fehlt mir gerade noch. Ja. Und natürlich hat er dann wieder Gene Wischen. Ja, erstmal den Fremde gesagt, knallen, er kann sie nicht gehen lassen. Und dann kommt erstmal seine Ex und sagt, du, ja, also. Wenn du bumsen willst, jetzt ist deine Gelegenheit, Mann. Also, ich komme Ex würde ich es nicht nennen, tatsächlich. Also, es war jetzt so, als hättest du gesagt, Alter, du musst doch wirklich dicke Eier haben. Kümmer dich mal drum, der Bär war ja schon tot. Der Bär war ja schon tot, was soll er machen? Er ist ein Wolverine. Dann hat er sie gebankt und dann wird sie entführt. Genau. Direkt am nächsten Morgen natürlich. Und dann haben wir halt, als die Jean, Moment, eins wollte ich noch erwähnen zu der Jean, weil mir das so penetrant drüber kommt, als würden sie wirklich Dark Phoenix vorbereiten, weil sie ihm immer eins reinwürgen muss. Dieser Abschlusssatz, bevor er dann diese Samurai-Vision hat, als sie ihm dann reindrückt mit jeder stirbt, der bei dir ist oder so. Zumindest habe ich mir hier aufgeschrieben, jeder stirbt. Ja, das hat sie auch gesagt, das stimmt, ja. Ja, ja. Und es ist so jeder stirbt, hardcore, sie ist nicht die Jean, wie wir sie aus X-Men kennengelernt haben, bevor sie, Achtung, Anführungszeichen, tot ist. Ja, ich habe ja gesagt, sie hat mehr Ausstrahlung, so muss es ein Traum sein. Sie hat einen Schauspielkurs gemacht. Ja, ich sagen, sie hat hier in diesem Film tatsächlich Nuancen erkennen lassen, dass sie es könnte. Wenn sie wollte. Stimmt. Ja. Wenn sie wollte, ja. Wenn man sie lässt, vermutlich auch. Ja. Danach haben wir Logan besucht, den Verlobten von der Mariko. Er ist gut im Ausquetschen von Infos. Und ich fand's geil, wie er ihn runtergeschmissen hat. Woher wusstest du, dass dann Pool ist? Wusste ich nicht. Es ist Wolverine, er hätte ihn einfach so oder so fallen lassen. Ja. Ich mochte die Antwort nicht. Ja! Antworte, was ich hören will. Ja, du hast 10 Wörter. Ah. Und dann sagt er, wie viele Wörter waren das jetzt? 9. Du hast noch ein Wort. Ja. Am Anfang auch noch eins noch zu der Szene. Man sah auch, wer der Alpha im Raum ist. Die Mädels haben nicht auf ihren Zuhälter gehört. No. Nee, aber gar nicht. Logan sagt ein Wort und sie gehen. Wenn Hugh Jackman vor dir steht und so irgendjemand hinter dir sagt, geh, dann bleibst du im Raum stehen und bepisst dich erstmal. Dann bepisst du dich erstmal, bevor es weitergeht. Dann verschwenden wir erstmal Senada, weil Senada kommt rein, wird dann von den Ninjas oder besser gesagt von der Viper nicht umgebracht, sondern halt vergiftet. So, nein, nicht Senada, was für eine Verschwendung. Aber kein Problem, er kommt ja gleich wieder. Und dann erfährt Logan den Ex Machina, dieses Ex Machina, warum er sich nicht heilen kann. Oder seine Heilung. Da schneidet er sie einfach selber schnell kurz auf. Und dann kommt dieser kurze, wir versuchen Drama aufzubauen, Moment mit, aber ich hab dich sterben sehen. Genau irgendwo mit solchen Herztönen und Herzfrequenzmessern. Das muss hier gewesen sein. Ja, genau, Was ich so bescheuert fand, ist, wir haben gesehen, wenn er angeschossen wird, kann er sich kaum bewegen, ist am Bluten, am Schwitzen, wie doof, aber sich selber aufschneiden und selber das Ding ausreißen. Ja, aber es tut weh, weil es, solange er dieses Ding nicht draußen hat, und wenn er es draußen hat, dann geht der normale Heilungsprozess ja wieder los. Der ihn dann auch wiederbelebt, richtig. Auf jeden Fall Hand aufs Herz, habe ich geschrieben. Du musst sterben, ich irre mich nie. Das heißt aber nicht, dass ich nicht überlebe. Und dann wacht er auf und ist gefühlt noch aufgepumpter. Ja, er war vorher noch meine Muckibude. Weil dann tritt er ja Sanna da weg. Ja? Ja. Und dann steht er da und ist noch mehr Gestalt, als er sowieso schon ist. Wo er ihn anschreit und auch schon vor Nervosität seine Brustmuskeln anfangen zu zucken. Wie hab ich gesagt, Logan ist wieder normal und fightet gegen Sanada, ist nicht schlecht, außer Logan Walker Routine. Jesus Christ. Es ist halt sein Warm-up. Und dann. Aber das ist halt das Schöne, dass er gegen Sanada kämpft. Die konnten eine richtig geile Choreo machen. Der Kampf war mega richtig gut. Der richtig gut. Das Problem ist halt, Sanada hätte der Hauptbösewicht sein sollen. Ja, war er nicht. Und er wurde hier komplett verschwendet in dem Film. Komplett verschwendet. Er wird leider auch Sanada. Das ist halt das Problem. Da hast du Sanada, einer der besten japanischen Bösewicht oder Charakterdarsteller überhaupt. Und er ist der Nebenbösewicht. Leider. Ja, leider. Go fuck yourself, pretty boy, war auch ein sehr geiler Name. War auch sehr, sehr geil, als er das gesagt hat. Go fuck yourself, pretty boy. Und dann erstmal, was braucht Logan? Was hat in dem ganzen Film noch gefehlt bisher? Ein Motorrad, vollkommen richtig. Richtig, aber damit fährt er ja zu den in diese schneevertiefte Landschaft. Ja, er fährt mit dem Motorrad in den Schnee, macht total Sinn. Ja, auf jeden Fall. Sie haben gesagt, komm zu mir. Also, falls ein Hubschrauber kommt, habe ich ein Motorrad dabei. Sie hat gesagt, also Yukiko hat gesagt, das Ding ist 500 Meilen entfernt. Wie lange ist der gefahren? Logan Sensor. Zwei Tage später. Weißt du, zwei Tage später, die sitzen da so, mein Gott, wie lange braucht denn der? Nee, ich gehe davon aus, Logan hat das folgendermaßen gemacht. Yukio sagt, du brauchst da zwei Tage hin. Ja, schwätzt du nur, ich gehe querfeldein. Und fährt dann einfach durch den Wald, deswegen Motorrad. Logan mit Pfeilen durchspickt, sah schon cool aus. Geiles Bild, gebe ich zu. Das hatte sowas, das Comic-artiges. Dieser Eagle-Style. Wollte ich gerade sagen, das ist ein richtig episches Comic-Panel. So. Das sah aus wie so ein episches Comic-Panel. Ja. Und das muss ich sagen, finde ich, ist für mich eine der coolsten Szenen im Film. Wenn er das so Comic-like entlangläuft die Straße und dann immer noch ein Pfeil hinterher und er läuft und läuft und sie kriegen wo die ganzen Ninjas langsam Panik bekommen, dass sie nicht aufgehalten kriegen. Ja, mega gut. Mit aber das den klischeehaftesten Turnübungen überhaupt für einen Bogenschützen. Also jeder dieser Ninjas. Parkour! Ja, den Gedanken habe ich auch gehabt. Parkour! Erst dreimal Parkour springen, bevor wir den Pfeil schießen. Ja. Oh, hi Silver Samurai, wer ist das wohl? Oh mein Gott, wer ist diese mysteriöse Figur? Ist es etwas Sanada? Nein. Leider nicht. Das wäre so geil gewesen. Logan die Krallen zu nehmen, hat so ein bisschen was von Enthaupten und Entehren. Finde ich persönlich. Es hat wie. Das war krass, wie er ihm einfach die Krallen abgeschnitten hat. Das war schon echt übel. Ja, das ist einfach wie kastrieren. Anders kann man sich ausdrücken. Ja, schon. Dr. Green kann sich häuten. Das ist ganz schön eklig. Das ist so die ekligste Szene im Film. Mit Abstand. Weil sie auch so unnötig war. Ja. Also, hey, ich bin Mutant. Warum? Jetzt hat sie eine schlechte. Ja, weil sie doch eine Viper ist. Ah ja, weil sie jetzt hat sie eine schlecht aussehende Glatzen-Make-up. Nice. Ja, du hast halt eine Begründung gebracht, warum sie den Pfeil tanken konnte. Aber ist euch aufgefallen, stimmt. Ist es schon wieder eine, die das mit ihrem Finger tut? Also wie letztes Mal mit diesem Eis, das sie geholt hat, die Diamantentussi mit dem Finger, ist hier die Viper, häutet sich, indem sie ihr mit ihrem Finger die Haut durchschneidet. Ist weird. Nur den Origins Wolverine, was sie mit dem Adamantium-Nägeln. Ja. Oh nein, Japanese Hawkeye, nein, wer auch immer du warst. Ah. Aber es beweist, dass er war der Klischee-Anime-Jugendfreund von ihr. Hallo, das war richtig. Stimmt. Und man muss ehrlich sagen, darum sagte ich vorher, Ninja Samurai ist das. Er hat Ehre. Er ist der Einzige in diesem Film aus dieser gesamten Familie, der Ehre hat. Weil er sich gegen seinen Chef stellt und sagt, so nicht. Das ist der falsche Weg. Dann haben wir Viper gegen Yukio, wo Yukio natürlich gewinnt, weil Yukio ist einer der Main-Charaktere, deswegen gewinnt sie. Richtig? Wir brauchen sie noch für Deadpool. Und oh nein, wir finden heraus, wer der Silver Samurai ist. Und es ist der Verstorbene, der unbedingt seine Heilungskräfte haben wollte und mir auch gesagt hat, ich will deine Heilungskräfte, ich will für immer leben. Aber wie eklig ist es, wie er sich das holt? Wie eklig ist das? Es ist, er saugt Logan leer, aber mit. Und zwar wie er sich in seine Klauen reinbohrt. Das ist eklig. Das ist für mich eklig. Die ekligste Szene. Das ist nämlich, er saugt ihm eigentlich das gesamte Knochenmark aus. Ja, aber was hat das mit seiner Unsterblichkeit? Das habe ich so nicht so ganz kapiert. Ja, man sagt doch im Knochenmark befinden sich so richtige Stammzellen, die diesen genetischen Code von dir abgespeichert haben. Und deswegen Stammzellen aussaugen, um die Mutation nachzubilden. Es sah mies aus, aber ich fand es trotzdem dumm. Ja, aber vielleicht interpretiere ich wieder viel zu viel rein. Aber kein Problem mit der Macht. Ich mochte auch, dass er eine Weile gebraucht hat, um sein Laserschwert einzuschalten. Und ja, die ganze Zeit dagegen steht. Bom, bom, geh, mach schon. Ach so, ich muss ja mit zwei Händen. Ach, zwei Händen, stimmt, ja. Aber kein Problem. Dank der convenient rumliegenden Kralle, die man abgehauen hat, die man auch gelingt es Logan, den Silber Samurai zu besiegen, oder besser gesagt, Mariko ist nicht komplett useless und schmeißt die Dings auf ihren Vater. Ja, und in dem Gespräch wenigstens waren mal alle, auch die Side-Charaktere, nützlich. Ja. Und der Silver Samurai hat ja in dem Gespräch zu Logan sogar noch zugegeben, dass er einfach ewig leben will, weil er findet, Logan verschwendet ist. Es ist nämlich kein Fluch, es ist ein Segen. Richtig. Ja. Und dann kommen urplötzlich die Knochenkrallen wieder, wo ich denke, wo kommen die denn auf einmal her? Selbstheilungskräfte. Hä? Die waren ja die ganze Zeit unter den Adamantium-Krallen. Und jetzt hat er sie einfach regeneriert. Die kann er ja regenerieren. Er kann ja nur das Adamantium nicht regenerieren. Ja. Also ich fand's ein bisschen zu convenient, tatsächlich, dass die Uhr plötzlich wieder auftaucht. Ich fand es weird, dass die Uhr plötzlich wieder auftaucht. Das zeigte einfach, dass er seinen alten Heilskill wieder hat. Wie schnell er sich regeneriert hat. Er hat ja sein Heilskill wieder da. Das ist doch normal, dass er die regenerieren kann. Er kann sie nur nicht mehr als Adamantium-Krallen regenerieren. Ja, trotzdem fand ich's. Also es hat sich hat nichts mit Convenience angeführt zu tun. Ist doch einfach sein Heilfaktor. Ich finde es trotzdem komisch angefühlt. Ja, Strange, also was sich für mich komisch angefühlt hat, kommt noch ein bisschen später mit den Knochenkrallen. Danach hat er hat endlich Jean gehen lassen. Jean hat gesagt, alles klar, ich bin fertig, wo ist mein Check, tschüss. Und damit ist Jean weg. Nice. Ja, für noch zwei Sätze lasse ich mich jetzt nicht holen. Nee. Und dann, kein Problem, alles ist erledigt. Mariko geht, die ist weg. Aber ja, Logan verspricht auf jeden Fall wiederzukommen, was er auch auf jeden Fall tun wird. Klar wird er das. Hundertprozentig. Yukiko und Logan sind jetzt beste Freunde. Ich freue mich schon auf die Abenteuer, die beiden erleben werden. Und ja, ich glaube, ich gehe ganz fest davon aus, dass es eigentlich auch gedacht war, dass sie dann in irgendeinem dritten Wolverine-Film dann nochmal auftaucht. Bevor sie dann umgeschwenkt sind zu Old Man Logan. Ja. Dann haben wir eine Szene mit Abspann. Das ist die letzte Jean-Szene, dann habe ich mir nur noch was notiert. Ja. Genau dieser Punkt wieder. Jean macht ihm ja dann auch den Vorwurf, dass er sie umgebracht hat. Also permanent dieses schlechte Ding, aber er fällt nicht mehr drauf rein. Wie du sagtest, er lässt sie gehen und das mit diesen geilsten Worten: Du hast Menschen verletzt. Quasi, es ging nicht anders. Selber schuld. Ich lasse mich nicht deine Fehler aufbürden. Das fand ich so geil in dieser gesamten Rückblicksszene, dass er da endlich mal sich befreit. Von diesem schlechten Gewissen. Genau. Und dann hatten wir noch die Szene mit Abspann, Days of Future Past Tease mit Charles und Eric. Und das fand ich so, da fand ich's weird. Ich weiß, warum er ihn aufhalten kann. Bei Gott, ich weiß es, aber es sieht so falsch aus, wenn Magneto Wolverine aufhält mit Knochenkrallen ausgefahren. Es sieht so weird aus. Das Bescheuerte ist ja, im nächsten Film sind seine Metallkrallen wieder da. Ja, hat halt mal so und ein niemand weiß warum. Adamantium-Pin. Das wird nicht erklärt. Soweit ich weiß, also so der Fan-Kanon scheint zu sein, dass Magneto das Adamantium in seinem Skelett manipuliert hat, um es wieder über seine Krallen zu ziehen. Bullshit, aber gut. Natürlich ist es Bullshit, aber es ist besser als jede andere Erklärung. Meine Erklärung wäre, er hat doch vorher die Adamantium-Rüstung zerrissen. Er hat sich da ein Stück aufbehalten, eingeschmolzen und seine Knochenkrallen nochmal versenkt. Nee, das geht ja nicht. Wenn es einmal hart ist, kannst du es ja nicht mehr flüssig machen. Richtig, es muss ja dauerhaft flüssig bleiben. Ja, ich finde es aber besser, als Magneto zieht das Adamantium, was in ihm drin ist, einfach länger. Das ist ja auch nur der Fan-Kanon, ist ja nicht der Film-Kanon. Aber ja, oder die gehen dahin, wo sie Strikers Labor kaputt gemacht haben und finden dann noch den alten Eimer. und er taucht kurz seine Knochen. Er tunkt kurz seine Knochen rein. Also, glup, passt, wir können gehen. Okay. Das war Wolverine Langeweile eines Krieges. Der Film ist belanglos. Ich habe lange keinen Film mehr gesehen, keinen Superhelden mehr Film mehr gesehen, der so belanglos ist. Er hat ein paar ganz nette Ideen. Lange mit der, nicht? Mit dem Logan. Wir haben doch vor kurzem erst drüber geredet. Logan, dass Logan sich nicht richtig heilen kann. Ist eine ganz nette Idee. Der Anfang und so weiter ist echt ganz cool. Silver Samurai hätte viel besser aufgebaut werden müssen. Der Silver mich das so schnell verschwendet. Diese komplette. Der Film ist zur Hälfte Shogun. Er ist zur Hälfte die Serie bzw. das Buch Shogun. Nur halt mit Mutantenkräften. Es ist so weird. Mariko ist dieselbe Figur. Sanada ist dieselbe Figur. Es ist so strange, dass, wenn du das vorher gesehen hast, das zu beachten. Also, ich finde den Film extrem vergessenswert, extrem mittelmäßig. Er hat ein paar ganz nette Sachen, aber die Mittelmäßigkeit und die schlechten Dinge übertünchen das Ganze, der kriegt von mir eine 4. Eine glatte 4. Mehr kann ich dem Film nicht geben, absolut nicht. Boah. Wie schaut es bei euch aus? Jung. Ja, ich finde ihn jetzt halt, ich persönlich, wie ich immer sage, ich habe ja viel für flache Witze übrig. Und ich war eigentlich relativ gut unterhalten, außer dass der Film natürlich furchtbare Längen mitunter hat. Die ganze Love-Hotel-Szene hätte überhaupt nicht sein müssen, die braucht der Film nicht. Und auch noch ein paar andere Szenen. Es fühlt sich halt generell an, als hättest du einfach nur ein Comicband gelesen, den du danach aber auch relativ zügig wieder vergisst. Es war einfach Wolverines Abenteuer in Japan. Ja, mehr war es ja nicht. Mehr sollte es ja auch eigentlich nicht sein. Aber dafür war es halt nicht gut, die Charaktere nicht gut genug ausgewürfelt. Und es ist so, wenn. Ganz kurz. Wenn Leute jetzt sagen, du hast aber dem furchtbaren anderen Wolverine Orange Chapter 7 gegeben. Ja, weil der quotable ist, as fuck. Weil der so scheiße ist, dass er wirklich gut ist. Der Film ist einfach nur belanglos langweilig. Sorry. Cut weiter. Ja, ich finde einfach, dass es ein wunderbarer Trash-Film ist. Mit einigen coolen Kampfszenen, die man sich echt anschauen kann. Mit ein paar blöden Sprüchen, die ich persönlich natürlich wie immer unterhaltsam fand. Hat ein paar coole Bilder. Und deshalb bin ich da bei einer 6,5 immer noch. Okay. Markus? Erstmal, bevor ich zu meinem Fazit komme, was mich wundert, du ordnest ihn schlechter ein als X-Men Erste Entscheidungen. Krass. Ja. Er ist für dich langweiliger als Erste Entscheidungen. Krass. Er ist für mich unglaublich langweilig. Der Film war echt für mich absolut langweilig in sehr vielen Stellen. Nee, verwundert mich, aber dann genau zu dem, wie ich schätze ich ihn ein, für mich ist er einerseits viel zu lang. Also man könnte alles Nutzlose streichen und du kriegst den dann auf 1,5 Stunden gemächlich runter. Und dann kannst du ihn auch nennen Wolverines Urlaub in Japan. Ich meine, im Endeffekt nichts anderes hat er gemacht mit seinen halben Heilkräften. Er hat ein bisschen Urlaub gemacht und mal kennengelernt, wie es ist, wenn man nicht so overpowered ist. Ja, und das Typische, was ein Wolverine halt macht. Er kämpft hier gegen ein paar Yakuza. Er kämpft da gegen ein paar Oberbösewichte. Und dann kämpft er da noch gegen den verrückten Superreichen. Also was man halt im Urlaub als X-Men so tut. Was man in Japan so tut, wenn man Urlaub hat. Ja, und natürlich dann noch irgendwie die Tochter von dem Oberbösewicht knallen. Also, hat alles auf seiner Checkliste abgehakt. Er hat eine Bucketliste geschrieben. Perfekter Japan-Urlaub. Fertig. Ich muss auch sagen, ich war sehr gut unterhalten. Ich fand einige Szenen sogar wirklich, die haben mich jetzt beim zweiten Mal gucken noch zum Lachen gebracht. Wo ich geschmunzelt habe. Und wenn du dann so ein bisschen, er lädt ein, der Film, finde ich, so ein bisschen seine Gedanken schweifen zu lassen, selbst ein bisschen rein zu interpretieren, damit das Ganze ein bisschen mehr Sinn macht oder dass du dich noch mehr unterhalten fühlst, wie jetzt eben, hi Yukio, das war glaube ich sogar die gleiche Schauspielerin. Nee. Nicht? Nee, nee. Oder sah die nur ähnlich aus? Nein, die sehen sich nicht mal an, das ist so ähnlich. Nicht? Ich musste Deadpool denken. Nee, musst du mal gucken, die sehen sich kein Stück ähnlich. Die bei Deadpool ist deutlich jünger, glaube ich. Sie sieht zumindest deutlich jünger aus. Ich habe es jetzt gegoogelt, die sieht tatsächlich viel, viel jünger aus. Aber ich muss, dem Gesicht, also von Frisur, Gesichtsschnitt und allem, haben sie es zumindest so getroffen, dass ich eine Assoziation habe. Also, da Deadpool wahrscheinlich später ist, hat Deadpool vielleicht auf dieses Detail geachtet. Ja, der Deadpool kam der nicht nach Days of Future Past? Ja. Nach Logan, glaube ich sogar noch. Nach Logan kam der. Aber im Endeffekt, ich fand es schön, dass ich diese kleinen Momente habe, wo du da ein bisschen drin schwelgen kannst. Auch dieses, wir hatten es ja mitten in Cast mit, ich habe mir eine Interpretation, warum nur Jean auftaucht und ihn permanent fertig macht und seine Potenz immer nach unten schraubt. Und da muss ich tatsächlich sagen, auch wenn es für mich ein Film ist, den ich einfach nur nebenbei laufen lassen kann, Im Vergleich zu X-Men Erste Entscheidung würde ich den sogar wieder gucken. Nebenbei, wenn ich irgendwas zocke bei einer Grinding-Session, würde ich den wieder gucken. Aber selbst da würde ich Erste Entscheidung nicht gucken, weswegen er von mir tatsächlich eine 6 bekommt. Nee, ich will beide nicht mehr sehen. Nie wieder. Nie wieder, wieder. Aber ich bin definitiv bei einer 6 von 10 im Vergleich zu Erste Entscheidungen. Okay. Ja, sehr schön, wie das bei uns so schön auseinandergeht. Ich glaube, relativ zumindest bei euch. Oder bei uns beiden halt geht's halt auseinander. Ich will beide nie wiedersehen. Weder den noch den anderen. Wenn ich ganz ehrlich sage, wenn es hieß, hey, willst du einen X-Men-Marathon machen? Ja, klar. Wir gucken Origins, Days of Future Past, Logan, dann. Bin ich zufrieden. Ist okay. Habe ich nichts dagegen. Nee, es war. Also für mich, ja, ich, kein Fan, absolut nicht, null. Also ich danke euch, Freunde, dass ihr hier mit mir wart, über Logan Belanglosigkeit in Japan zu reden. Jederzeit. Immer wieder gern. freut euch aufs nächste Mal. Da sind wir uns, glaube ich, sogar ein bisschen einiger, aber da reden wir über Days of Future Past und der wahrscheinlich beste X-Men-Film ist. Ja. Kann ich jetzt schon spoilern, einer der besten, absolut besten X-Men-Filme. Absolut, 100%. Ja, ich danke euch fürs Zuhören da draußen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.